war reiner Zufall, dass ich sie am Morgen wieder sah. Ja, dass er sie schon am Morgen wieder sah. Das schöne Mädchen, das am Abend vorher auf der Party war. Ja, am Abend vorher auf der Party war. Ich ging auf sie zu und lud sie für 3 Tage später ein. Ja, er lud sie für 3 Tage später ein. So fing's an, es wurde große Liebe, was kann schöner sein? Ja, es wurde Liebe, was kann schöner sein? Brauchen wir nicht unbedingt zu sein. Du und ich, wir sind auch glücklich ohne Sonnenschein. Viele Menschen reden von der Liebe, doch ihr Herz ist schwer. Ja, von der Liebe, doch ihr Herz ist schwer. Sie träumen nur vom Glück und wünschen, dass ihr Leben anders wäre. Ja, sie wünschen, dass ihr Leben anders wäre. Doch wir sind so verliebt und können nur die schönen Dinge sehen. Ja, sie können nur die schönen Dinge sehen. Auch wenn es draußen kalt ist und im Regen wir spazieren gehen. Ja, wenn sie im Regen spazieren gehen. Wo die Sonne scheint, wenn hier der Himmel weint, kann unsere Liebe auch nicht schöner sein. Lass für uns. Sein. Du und ich, wir sind doch glücklich ohne Sonnenschein.